reichen nicht. Hast du endlos viele Fragen, doch alle Antworten gleichen sich. Was steht dich der mit der weiteren Sicht? Und nun endest du in einem Tunnel ohne Licht. Du bist erlöst, alles um dich ist schlicht. Und wirklich vermissen wirst du falsche Freunde nicht. Wirst du falsche Freunde nicht. Wirst du falsche Freunde nicht. Keine Stimme mehr vernehmen, die mit dir spricht. Wolltest einst so viel sagen, doch heute isolierst du dich und schweigst dir deine Gefühle in deinen Magen, ziehst den letzten Strich unter die Rechnung, bezahlst und drehst dich einfach um, ohne ein Wort zu sagen. Alle fragen sich warum, doch nur du, du allein kennst den Grund. Du allein kennst den Grund. Du allein kennst den Grund. Manchmal ist das Leben grau, weil man das Grund um sich nicht sieht. Deine Welt bunt, doch für andere schwarz-weiß. Mit deinem Verhalten spaltest du den Geist der gesamten Menschheit. Aber so soll es sein, manchmal stellst du dir vor, du wärst ein Stein und lässt dich für kurze Zeit im Fluss der Freiheit treiben. Dieses Gefühl ist halt mit Worten nicht zu umschreiben. Es ist kalt und warm zugleich, es rennt und schleicht. Nur du bist der Herrscher in deinem Leben.